Abgehandelt im Einzelhandel. Es ist heute nur noch schwer vorstellbar, aber es gab mal eine Zeit, da war es gut angesehen, Fachverkäufer zu sein. Im Warenhaus oder Elektrohandel zu stehen, Kundinnen zu beraten, mit seiner Kenntnis das beste Produkt herauszusuchen. Abends ging man mit dem guten Gefühl nach Hause, nach bestem Wissen und Gewissen seine Arbeit erledigt zu haben. Und man wurde auch noch gut dafür bezahlt. Es gab damals allgemein verbindliche Tarifverträge für den Einzelhandel, das heißt, alle Unternehmen mussten sich daran halten. Somit konnte sich keine Firma einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie ihren Mitarbeitern Dumpinglöhne bezahlte. Diese soliden Zeiten sind vorbei, denn die allgemein verbindlichen Tarifverträge liefen um die Jahrtausendwende aus und wurden seither nicht mehr erneuert. Sie passten wohl einfach nicht mehr in die Ära der Agenda 2010, in der es den Arbeitgebern möglichst leicht gemacht werden sollte, neue Mitarbeiter einzustellen, ohne sich dabei mit ihnen auf Lebenszeit zu verheiraten. Stattdessen wollte die Politik nun dafür sorgen, dass Arbeitsverhältnisse mehr Affären glichen als Ehen. Jene Seite, die das Geld hat, sollte die andere, von ihr abhängige Seite, ab jetzt leichter wieder loswerden können, wenn es zwischen beiden nicht mehr klappte. Seither hat sich im Einzelhandel einiges getan. Die Umsatzzahlen in der Branche erzielen von Jahr zu Jahr neue Höhen, seit der Jahrtausendwende legten sie um ein Viertel zu. Was dagegen nicht floriert, sind die Gehälter der Angestellten. Eine gelernte Verkäuferin, eine Fachkraft wohlgemerkt, verdient etwa im Hochlohn-Bundesland Baden-Württemberg derzeit zwischen 1.777 und 2.528 Euro brutto im Monat, wenn sie in Vollzeit arbeitet und wenn ihr Arbeitgeber überhaupt Tariflohn zahlt. Denn das müssen die Firmen nicht mehr, seit es keine Allgemeinverbindlichkeit mehr gibt. Weniger als jedes dritte Unternehmen im Einzelhandel zahlt heute noch Tariflohn. Zu dieser Minderheit gehören die großen Discounter, also Aldi, Lidl, Netto und Penny. Mehr als 70% der Firmen zahlen also ihren Angestellten weniger als die durchschnittlich rund 2.200 Euro Monatsgehalt für einen ausgebildeten Einzelhandelskaufmann, die der Tarif vorsieht. Kein Wunder, dass mir und fast allen Wirtschaftsforschern, mit denen ich für dieses Buch über den Abstieg typischer Mittelschichtsberufe gesprochen habe, als erstes der Einzelhandel einfiel. Die Supermarktkette Real ist ein gutes Beispiel für einen Arbeitgeber, der am Abstieg des Berufsbildes Verkäufer mitwirkt. 2015 stieg Real aus der Tarifbindung aus. Neu eingestellte Mitarbeiter verdienen nun laut Verdi bis zu einem Viertel weniger als ihre Kollegen, die schon länger für das Unternehmen arbeiten. Oder Karstadt und Kaufhof. Die beiden Kaufhausketten, die vielleicht mehr als alle anderen für das Bild des klassischen, gehobenen, mittelständischen Einzelhandels standen, fusionieren derzeit zu einem Warenhausriesen. Die Unternehmensführung entlässt im Zuge dieses Zusammenschlusses 2600 Angestellte und steigt aus der Tarifbindung aus, um, wie das Management erklärt, Kaufhof überhaupt lebensfähig zu erhalten. Diese Argumentation ist der Standard. Die Verantwortlichen an den Spitzen der Unternehmen erklären ihre rigide Gehaltspolitik in der Regel damit, dass der Wettbewerb im Einzelhandel so hart sei. Die Kunden bestellten heute lieber bei Amazon oder anderswo im Internet. Aber das Argument stimmt nicht. Zwar verzeichnet der Onlinehandel in Deutschland deutlich stärkere Zuwächse in diesem Jahr, wird er laut Handelsverband HDE einen Umsatzplus von gut 9% machen. Doch der stationäre Einzelhandel schrumpft im Gegenzug nicht, sondern wird in diesem Jahr um voraussichtlich 1,2% beim Umsatz wachsen. Es gibt also eigentlich keinen Grund, den Mitarbeitern die Löhne zu kürzen. Dass sich Firmen aus der Tarifbindung verabschieden, ist übrigens nur das erste Problem in der Branche. Das zweite ist die Art von Arbeitsverträgen, die Mitarbeiter heute im Einzelhandel bekommen. Denn selbst in Firmen mit Tarifbindung erhalten das Durchschnittseinkommen von 2.200 Euro schließlich nur jene, die fest angestellt in Vollzeit arbeiten. Davon aber gibt es immer weniger. Stattdessen sind Teilzeitverträge und alle erdenklichen Formen atypischer Beschäftigung an der Tagesordnung. Was übrigens dazu führte, dass heute deutlich weniger Männer und dafür mehr Frauen im stationären Einzelhandel arbeiten als noch vor 20 Jahren. Unter Arbeitsmarktforschern gilt die Daumenregel: Je unattraktiver eine Branche in ihren Verdienstmöglichkeiten wird, umso stärker steigt der Frauenanteil. Mittlerweile ist der Einzelhandel, diese ehemals stolze Branche, derjenige Wirtschaftssektor, in dem die meisten Mitarbeiter nicht mehr alleine von ihren Einkommen leben können, sondern staatliche Zuschüsse brauchen, um über die Runden zu kommen. Verdi hat berechnet, dass der Steuerzahler mit 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro jährlich Einzelhandelsgesellschaften unter die Arme greifen muss, die zum Beispiel sogenannte Aufstockerleistungen vom Staat brauchen, weil sie von ihrem Einkommen nicht leben können. Aufstockerleistung sind Zuschüsse vom Jobcenter für Berufstätige, deren Gehalt zum Leben nicht reicht. Über alle Branchen hinweg sind in Deutschland mehr als 200.000 Menschen auf diese Leistungen angewiesen. Es gibt hier also eine haarsträubende Wirkungskette, die wir Konsumenten nicht durchblicken. Wenn wir einkaufen gehen und Fernseher, Klamotten und Kühlschränke zu Tiefstpreisen erstehen, sparen wir nur auf kurze Sicht. Langfristig zahlen wir als Steuerzahler den Preis dafür, weil wir die staatliche Unterstützung für die vielen Niedrigverdiener in den Ländern finanzieren müssen. Es gibt auch kaum eine andere Branche, deren Mitarbeiter derart stark von Altersarmut bedroht sind. An den Menschen, die in der Branche arbeiten, geht das alles natürlich nicht spurlos vorbei. Es drückt immens auf ihr Selbstwertgefühl. Wenn man heute in einen Laden kommt, spürt man die Veränderung, beobachtet etwa der Handelsexperte der Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, Nils Bölke. Der ganze Habitus hat sich verändert. Früher strahlten die Fachverkäufer Stolz und Erhabenheit aus. Heute wirken viele geduckt. Das liegt wohl auch daran, dass das Konzept der fachlichen Beratung in vielen Bereichen des Einzelhandels längst nicht mehr so gefragt ist wie früher. Die großen Textilketten wie Zara oder H&M setzen auf schnellen Warenumschlag, auf Kundinnen, die sich die Einkaufstaschen vollmachen mit billigen Klamotten. Die Zuständigkeit des Personals beschränkt sich weitgehend darauf, die Kleiderstände aufzufüllen. Dafür aber braucht man keine Fachkräfte. Sie werden zunehmend überflüssig in den Läden. Doch selbst dort, wo noch Fachkräfte eingesetzt werden, werden sie längst nicht mehr fair angestellt, wie der folgende Abschnitt zeigt.